Radio frei. Wochentags von 7 bis 13 und 21 bis 1 Uhr. Am Sonntag den ganzen Tag. Radio frei. Reibungspunkt. Die politische Sendung für Erfurt und Umgebung. Mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland und hallo, herzlich willkommen zu Reibungspunkt heute am 14.01. des neuen Jahrzehnts. Wir haben euch heute einige Sachen mitgebracht, eine kleine Neuerung haben wir heute dabei. Wir wollen Nachrichten verlesen. Die sind innovativ, unglaublich. Einen Ausschnitt Nachrichten, die wir gut fanden. Und des Weiteren Wir haben einen Rückblick nochmal über Uri Jalot. Und es geht immer um den Nazi-Aufmarsch am Samstag in Magdeburg am 16. Und außerdem beschäftigt uns wie so oft innerhalb der letzten Sendung diese wunderschöne Metropole Erfurt und die Sozialkürzung und was hier alles so den Bach runtergeht, sofern hier jemals was da war. Aber irgendwas war ja mal da, glaube ich, so irgendwie. Ja, und außerdem gibt es danach noch die Antifa-News, sofern wir noch Zeit haben und Termine und ja, so, was man halt so hier die Zeit, wie man hier halt so die Zeit verbringen kann. Aber wir machen erstmal weiter mit Minor Threat Out of Step. Tobias P. aus der JVA Moabit Berlin entlassen. Unter dem Tatvorwurf der Kfz-Brandstiftung saß er zuvor 43 Tage in Untersuchungshaft. Am 01.01. gab es in Erfurt eine Hausbesetzung im Nordpark unter dem Motto Hände hoch, Haus her. Am 01.01. gab es weitere Besetzungen in Berlin und Köln. Ebenfalls am Neujahrstag gab es eine Knastdemo in Hamburg und dabei wurde das erste Tor eines Untersuchungsgefängnisses durchbrochen. Am 2.1. gab es eine Demo in Erfurt mit ca. 300 Personen. Ich bin raus. Moment. Sollen wir nochmal machen? Ja, ich war Hassbild gerade. Antrum aus. Wie? Stoppt man? Stopp. Am 29.12. wurde Tobias P. aus der JVA Moabit in Berlin entlassen. Unter dem Tatvorwurf der Kfz-Brandstiftung saß er zuvor 43 Tage in Untersuchungshaft. Am 01.01. gab es eine Hausbesetzung im Erfurter Nordpark unter dem Motto Hände hoch, Haus her. Weiter gab es in Berlin und in Köln Hausbesetzungen. Ebenfalls am Neujahrstag gab es in Hamburg eine Knastdemo, bei der das erste Tor eines Untersuchungsgefängnisses durchbrochen wurde. Am 2.1. gab es eine Demo in Erfurt mit ca. 300 Personen, auch wieder unter dem Motto Hände hoch, Haus her. Die Polizei setzte überzogen Knüppel und Pfefferspray ein. Der Einsatzleiter der Polizei beschwerte sich über geworfene Südfrüchte. Am 5.1. fand eine Gedenkveranstaltung zum Tode Uri Jalots in der Polizeizelle in Dessau verbrannte statt. Am 9.01. gab es eine Demo für den Wagenplatz Kommando Rino mit 250 Leuten unter dem Motto Räum die Straßen, nicht die Plätze. In Göttingen wurde die Besetzung der Ausländerbehörde in Göttingen wegen geplanter Abschiebungen in den nächsten Wochen. Am 10.01. wurden 50 Meter Zaun am Flughafen Dempelhof in Berlin entfernt. Am 11.01. gab es Straßenschlachten in Istanbul nach einer Razzia bei einer Jugendveranstaltung der linken kurdischen BDP. Ja, wer da gerade das Gefühl hatte, ein Déjà-vu zu haben, das war nicht ganz der Fall. Kein Fehler in der Matrix oder ähnliches. Da ist ganz einfach im Schnitt was schiefgelaufen. Weiter geht's allerdings erstmal mit Misfits und London Dungeon. Call us walking corpses on how we're living there. They had a lot So, da sind wir wieder. Um euch auf den Laufenden zu halten, in die Liebig 14 in Berlin steht aktuell kurz vor der Räumung. Ja, was auch noch ganz interessant innerhalb der nächsten Tage werden könnte, ist, dass sich die Lage um Mumia Abu Jamal irgendwie anscheinend zuspitzt. Man muss da mal so ein bisschen die Augen und Ohren offen halten und kann sich ja auf den einschlägigen Internetseiten einfach mal weiter erkundigen und was dann sozusagen an diesem Tag X dann auch passieren wird. Und ja, hier in der Gegend und kann man vielleicht ganz einfach unter rotehilfeerfurt.blogspot.de mal nachschauen. rotehilfeerfurt.blogspot.de. Ja, im Vergleich dazu ist die Brisanz nicht ganz so krass, obwohl es auch ganz schön brenzlig in Erfurt ausschaut. In Erfurt stehen Kürzungen an. Ich glaube, heute Abend ist auch was im Rathaus da dazu. Und unter anderem werden wahrscheinlich gekürzt das Radio Frei, Offene Arbeit, Filler, Schotte, Kinoclub, Hirschlachufer, Kunsthaus, AJZ und viele weitere Projekte. Da geht es um Kürzungen von zwischen 15% und 80%. Und wenn man das mal so anschaut, ist es eigentlich für die Stadt, geht es immer um kleine Beträge unterm Strich, aber für die Projekte ist es existenzgefährdend. Dafür haben wir euch auch noch einen kleinen Text mitgebracht und ein kleines Lied. Viel Spaß damit. Künstlerinnen, Freischaffende, Kreatives, Prekariat. Was ist nun mit euch los? Ihr denkt, ihr seid die künstlerische Avantgarde, doch in Wahrheit schmiedet ihr euch die Ketten selbst, an denen euch die Kulturindustrie hinterher schleift. Die Maschine des Kapitalismus wird mit eurer Kreativität geölt. Damit muss jetzt Schluss sein. Überwindet eure Vereinzelung. Befreit euch von den Zwängen der Selbstausbeutung. Solidarität ist kein Selbstmord. Schließt euch zusammen. Holt euch euer Leben zurück. Eignet euch die schöpferischen Freiräume an, die euch genommen wurden. Empor die Fahne der kreativen Revolution. Entfaltet das Sturmbanner des Proletariats. Los, lasst es uns anpacken. Jetzt kommt das ständig unter Wert geschätzte Publikum. Wir demonstrieren, protestieren, klettern auf Bäume, feiern auf der Straße. Unbequem stören wir Sitzungen, entern Häuser und Plätze, mischen uns ein. Recht auf Stadt! Die Sponsoren laufen high, Verträge laufen annulliert, jeder Zurechtweisungsversuch. Wertgeschätzte Publikum, wir sind überall, an der nächsten Ecke warten wir schon. Wir nehmen uns das Mikrofon, wir nehmen uns das Wort und repräsentieren uns selbst. Jeder Zurechtweisungsversuch wird ignoriert. Recht auf Stadt! Die Sponsoren laufen high, Verträge laufen annulliert, jeder Zurechtweisungsversuch. Geschätzte Publikum, wir sind die neue Mehrheit. Wir gestalten schon. Die Handlungsspielräume werden neu verteilt. Wir fordern eine Stadt für alle. Recht auf Stadt. Entsetzte Körper behandeln ihre Position. Erstaunt da ständig unter der zu schätzte Publikum. Lassen die Hoffnung fahren auf die nächste Comeback-Show. Setzen noch einen drauf mit Riesenbuchten. Typen und dann eine kleine Revolution. Ja, und jetzt kommen wir zu den zu Magdeburg. Am 16. Januar findet in Magdeburg ein Nazi-Aufmarsch statt und da gibt's ganz viele Gegenaktivitäten. Genaue Informationen findet ihr unter der Homepage 16. Januar magdeburg.blogspot.de. 16. Januar magdeburg.blogspot.de. Am 16. Januar 2010 jährt sich zum 65. Mal die Bombardierung Magdeburgs durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Wie bereits in den vergangenen Jahren rufen Neonazis zu einem sogenannten Trauermarsch auf, um ihren Geschichtsrevisionismus zu verbreiten. Dem gilt es entgegenzutreten und den Aufmarsch zu verhindern. Die diesjährigen Gegenaktivitäten laufen unter dem Motto No Passaran. In den letzten Jahren gab es verschiedene Ansätze, den Nazi-Aufmarsch zu blockieren und zu verhindern. 2005 musste der Aufmarsch nach ein paar hundert Meter abgebrochen werden. Dies soll auch 2010 möglich sein. Wir rufen zu einer, oder nicht wir, sondern die antifaschistischen Gruppen rufen zu einer bundesweiten antifaschistischen Demonstration sowie im Anschluss zu dezentralen Aktionen auf. Wir finden das natürlich gut. Und den Aufruf haben wir euch auch noch mitgebracht. Die Stadt Magdeburg wurde im Zweiten Weltkrieg ab 1943 von den Alliierten bombardiert. Der schwerste Angriff erfolgt am 16.01.1945. Dieses Datum nehmen Neonazis seit 1998 immer wieder zum Anlass, sogenannte Trauermärsche und Kranzniederlegungen durchzuführen. Sie wollen damit angeblich den deutschen Opfern gedenken, betreiben dabei aber Geschichtsrevisionismus. Die Bombardierung Magdeburgs im Zweiten Weltkrieg war nicht unerwartet, denn Magdeburg nahm in der kriegswichtigen Waffen- und Treibstoffproduktion keine unwichtige Rolle ein. Hinzu kam, dass diese Infrastruktur noch gut erhalten war. Besonders betroffen von dem Angriff waren die Betriebe wie das Krupp-Grusonwerk, das Junkerswerk und die Braunkohle-Benzin AG Brabag. Die Brabag war der größte Treibstofflieferant der Wehrmacht. Sie errichtete 6 KZ-Außenlager, um die Zwangsarbeiterinnen unterzubringen, die sie für die Produktion benötigten. Das KZ Magda in Magdeburg-Rotensee war eins davon. Zwischen Juni 1944 und Februar 1945 arbeiteten dort 2172 Juden und Jüdinnen, von denen etwa 65% starben. Ein Konzentrationslager speziell für Roma, Sinti und Jenische befand sich am Holzweg in Magdeburg. Dieses wurde aber 1943 aufgrund der Anwohnerproteste geschlossen. Die Inhaftierten wurden in das Konzentrationslager Auschwitz verschleppt. Der Munitionsproduzent Polte, ein wichtiges Unternehmen, welches die notwendige Ausrüstung für den Krieg entwickelte und produzierte, unterhielt ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald in der Liebknechtstraße im heutigen Magdeburger Stadtfeld. Von 1943 bis 1945 befanden sich dort über 3000 Insassen, vornehmlich Jüdinnen und Juden aus den Konzentrationslagern Riga-Kaiserwald, Auschwitz, Ravensbrück und Stutthof, sowie russische und politische Gefangene mussten hier schwerste Arbeiten verrichten, um die Produktion für den Krieg aufrechtzuerhalten. Die jährlichen Aufmärsche der Neonazis im Januar stellen einen Höhepunkt der lokalen Naziszene dar. Insbesondere auch durch die Unterstützung auf bundesweiter Ebene. Die stärker werdende Rechte nutzt die Thematik, um sie vermehrt in Magdeburg zu etablieren und neue Mitgliederinnen zu werben. Der sogenannte Trauermarsch hat aber auch die Funktion der Vernetzung, um auf bundesweiter Ebene Kontakte zu knüpfen. Es wird versucht, eine Ideologiebildung und Festigung einer neonationalistischen Identität voranzutreiben. Durch einen positiven Bezug auf den Nationalsozialismus wollen die Neonazis alle Spektren der rechtsextremen Szene erreichen und Einigkeit suggerieren. Damals wie heute werden Menschen aus rassistischen und antisemitischen Motiven angegriffen und ermordet. Alle Menschen, die nicht in das nationalsozialistische Weltbild passen, sind potenzielle Opfer rechtsextremer Gewalttäter. Traurige Höhepunkte neonazistischer Gewalt sind Ereignisse wie die Morde an Thorsten Lamprecht 1992, Farid Bukrit 1994, die Himmelfahrtskrawalle 1994 sowie der Mord an Frank Böttcher 1997 in Magdeburg. In den letzten Jahren war die Situation ähnlich brisant. Wöchentlich kommt es zu neuen Meldungen über rassistische Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund und alternative Jugendliche. Diese Übergriffe eignen sich hauptsächlich innerhalb des öffentlichen Raumes. Beispielsweise wurde Rick L. am 17. August 2008 nach dem Besuch einer Magdeburger Diskothek von einem Nazi erschlagen. Die Nazi-Szene in Magdeburg trat in den letzten Jahren in verschiedenen Organisationen auf. Der aktive Kern der Magdeburger Neonazis organisierte sich in verschiedenen Bereichen der Szene. Die Kameradschaft Festungsstadt Magdeburg löste sich einige Jahre nach ihrer Gründung auf und reorganisierte sich in den Nationalen Sozialisten Magdeburg. Beide Gruppen zählten zu den sogenannten Freien Kräften. Nach der Auflösung der Nationalen Sozialisten Magdeburg ging ein Teil des aktiven Kerns mehr und mehr in die NPD und ihrer Jugendorganisation JN über und versuchte mehrere JN-Stützpunkte zu etablieren. Ein paar der neonazistischen Kader engagieren sich in verschiedenen Stadtteilen, aber auch in Gemeinden und Dörfern im Umland von Magdeburg, um die dortige Jugend in ihrem Sinne zu politisieren. Ebenfalls versuchten sich die Nazis in sozialen Initiativen wie die Montagsdemonstrationen einzubringen und diese für ihre Interessen zu nutzen. Bei den diesjährigen Kommunalwahlen schaffte es die NPD mit Matthias Gärtner, einem der führenden neonazistischen Aktivisten, in den Magdeburger Stadtrat. Die Neonazis betreiben mit ihrem Aufmarsch aktiven Geschichtsrevisionismus. Deutsche Verbrechen werden negiert, relativiert und verdreht. Die offenbare Schuld am Zweiten Weltkrieg wird verleugnet und die Täterinnen werden zu Opfern erklärt. Kriegsverbrecherinnen, Wehrmacht, SS, SA werden zu Helden glorifiziert und es wird ein Bild vom sauberen und tapferen Soldaten geschaffen. Die industrielle Vernichtung von Millionen Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Zwangsarbeiterinnen, Menschen mit Beeinträchtigungen, Anarchistinnen, Kommunistinnen, Sozialistinnen, antifaschistische Widerstandskämpferinnen und Homosexuellen sowie Menschen, die im NS-Regime als asozial galten und vielen anderen, wird von ihnen geleugnet bzw. verharmlost. Ebenfalls bei der Thematik des Antisemitismus zeigt sich die Revision der Geschichte durch die Neonazis. So wird das Vernichtungslager Auschwitz von den Neonazis als eine große Lüge empfunden. Die Zahl der dort vernichteten Juden und Jüdinnen wird heruntergespielt und die Existenz der Gaskammern geleugnet. Somit wird die Singularität der Shoah negiert und der Antisemitismus weiter gefestigt. Ferner werden die Luftangriffe auf deutsche Städte mit der Shoah verglichen und als Bombenholocaust bezeichnet. Die wahren Täterinnen sind in ihren Augen die Alliierten. Geschichtsrevisionismus ist jedoch nicht nur ein Phänomen der Rechtsextremen. Er ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und damit gesellschaftliche Realität deutscher Geschichtsaufarbeitung. So wird auf Gedenkveranstaltungen der bürgerlichen Mitte und der Stadt nicht die Geschichte aufgearbeitet, sondern es wird undifferenziert um die deutschen Opfer getrauert. Die Verbrechen werden demnach aus dem historischen Kontext gerissen. Kaum ein Wort wird darüber verloren, dass Nazi-Deutschland die Schuld für den Zweiten Weltkrieg und die nationalsozialistischen Verbrechen trägt. Die Gründe für Bombardierungen werden kaum bis gar nicht beleuchtet. Es ist lediglich von einem Krieg die Rede. Unter einen Teil der deutschen Geschichte und den damit verbundenen Verbrechen soll somit politisch und gesellschaftlich ein Schlussstrich gezogen werden. Volk und Nation sollen von der Schuld reingewaschen werden. Es handelt sich also um politische Kontinuitäten, zu denen sich eine wachsende Anzahl von Menschen nun endlich wieder freimütig bekennen kann. Dies beruht auch auf einem neu gefundenen Nationalstolz. Seit Jahren bildet sich in der BRD ein stärker werdender Nationalstolz heraus, begünstigt durch Großereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft und das damit einhergehende Fahnenmeer schwarz-rot-goldener Flaggen, ermuntert durch Werbeaktionen der Bundesregierung wie Du bist Deutschland, können sich Deutsche wieder deutsch fühlen. Daraus entsteht ein gesellschaftliches Klima, das Andersartigkeit negiert und denunziert und folglich Nährboden für faschistoides Gedankengut bildet. Wir wollen an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es um mehr geht, als nur um den Aufmarsch zu verhindern. Um das Aufkommen von neonazistischen Ideologien und ihren Verbrechen zu verhindern, kann das kapitalistische System keine Lösung sein und bieten. Nur der Aufbau einer neuen Welt ohne Klassen und Staaten, eine Welt des Friedens und der Freiheit, ist die einzige Chance, um zu verhindern, dass faschistoide Ideologien einen Nährboden finden. Hierzu ist es nötig, die Ideen einer anderen Gesellschaft in die Öffentlichkeit zu tragen und zu verbreiten. So, das war der Aufruf für den 16. Und ich lese mir nochmal einen kleinen Text. Das Ziel ist es, am 16. Januar in Magdeburg eine antifaschistische Demonstration auf die Straße zu bringen, um eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen und unsere Inhalte zu verbreiten. Im Anschluss wird zu dezentralen Aktionen gegen den Nazi-Aufmarsch aufgerufen. Schicken wir die Nazis dahin, wo sie hingehören, auf den Müllhaufen der Geschichte. Hier noch einmal die Internetadresse www.16januarmagdeburg.blogsport.de. Der Zugtreffpunkt für Erfurt ist um 7.20 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Dort ist dann erschienen Ersatzverkehr. Das waren The Products mit Let's Start a Riot. Und wir gehen weiter in unserer Sendung. Das mit dem Let's Start a Riot hat natürlich überhaupt gar nichts mit Magdeburg zu tun. Wir gehen weiter in der Sendung und zwar kommen wir zum nächsten Themenblock. Und wir wollen uns jetzt der Geschichte um Uri Jalo widmen. Und ja, der ein, die andere hat vielleicht noch die Geschichte so im Kopf. So vor ziemlich genau 5 Jahren ist Uri Jalo in Dessau in einem Polizeirevier verbrannt. Und er war damals 23 Jahre alt und er war damals alkoholisiert, sagt man so, war auf Koks und Cannabis festgenommen worden. Und drei Frauen hatten die Dessauer Polizei gerufen, nachdem sie sich von ihm belästigt gefühlt hatten. Und die Polizei hat ihn an Händen und Füßen gefesselt, hat ihn in seiner Zelle fixiert. Und das haben sie gemacht, weil er angeblich versucht hat, sich selbst zu verletzen. Nachdem er an der Zelle gefesselt war, hat der Feuermelder irgendwann Alarm geschlagen. Der wurde allerdings ignoriert, weil er angeblich zu der Zeit schon öfter mal Fehlalarm ausgelöst hatte. Der zuständige Polizeibeamte Andreas S. führte noch 2 Telefonate und kam dann für jede Hilfe zu spät. Im Dezember 2008 wurden die 2 angeklagten Polizeibeamten Andreas S. und Hans-Ulrich M. freigesprochen. Sie hätten Uri Jalos Leben auch nicht retten können, wenn sie sofort eingegriffen hätten, entschied damals das Landgericht Dessau-Roßlau. Nach Aussagen der Polizeibeamten hat Jalo das Feuer selbst ausgelöst. Doch wie, fragt man sich da irgendwie, auf einer Feuerwestenmatratze und mit an die Zellenwand gefesselten Händen. Am 7. Januar hat der Strafsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe den Freispruch für Andreas S. aufgehoben. Das Verfahren wird nun vor dem Landgericht Magdeburg wieder aufgerollt. Radio Lora aus München sprach darüber mit Bernd Mesowitsch von Pro Asyl, der den langwierigen, lückenvollen Prozess damals begleitet hat und beobachtet hat. Was spielte sich da ab am 7.1.2005 im Keller des Dessauer Polizeireviers? Vielleicht zunächst aus der Sicht der Polizeibeamten und dann demgegenüber aus Sicht derjenigen, die hinter Uri Jalos Tod einen Mord vermuten. Also für Letztere kann ich nicht sprechen. Ich glaube, man sollte diese Vermutung nicht anstellen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Allerdings ist es auch ohne die Frage des Mordes ein Skandal, was hier passiert ist. Ein Polizeiskandal. Und ein Justizskandal, das würde ich schon sagen wollen. Was wirklich passiert ist an diesem 7. Januar 2005 in der Gewahrsamszelle in Dessau, ist die Frage, wie kann ein Mensch gefesselt, fixiert, am Boden liegend, relativ eng gefesselt, sich selbst anzünden, wie das behauptet worden ist, und wieso kann man sozusagen in der Obhut der Polizei, die einen ja auch in der Gewahrsamszelle vor sich bewahren soll, zum Beispiel im Falle von Betrunkenen, wie kann es geschehen, dass man dort bei lebendigem Leibe verbrennt? Diese Frage haben sich eigentlich alle gestellt, die von diesem Vorfall dann im Jahr 2005 gehört haben. Und Es hat frühzeitig natürlich die berechtigten Rufe gegeben, es möge nun relativ schnell aufgeklärt werden. Es hat sich dann ein sehr langes Ermittlungsverfahren angeschlossen, was immer ein Problem ist, wenn man der Wahrheit näher kommen will. Es hat dann in Dessau den Prozess gegeben und bis heute muss man sagen, was in der Zelle geschehen ist, bleibt in vieler Hinsicht unklar. Es gibt Leute, die sagen, in dieser Nacht war in der Polizei in Dessau, in dieser Gewahrsamszelle offenbar fast alles möglich, kontrolliert wurde gar nichts. Und es gibt eben die Fraktionen der Menschen, die sagt, das kann eigentlich nur Mord gewesen sein, ich würde das nicht unterschreiben. Es gibt es ja diverse Merkwürdigkeiten einerseits, auf der anderen Seite auch relativ stichhaltige Hinweise darauf, dass Uri Jalou seitens der Polizeibeamten auch Gewalt zugefügt wurde. Also eine erste Obduktion hat ja ein gebrochenes Nasenbein und verletztes Trommelfell gefunden. Gab es über diese Gewaltanwendungen hinaus auch mögliche rassistische Äußerungen oder Aktionen seitens der Polizei? Im Zusammenhang mit dem Prozess sind Tonbandmitschnitte aus anderen Zusammenhängen in der Dessauer Polizei bekannt geworden. Da wurde zum Beispiel gesagt, Schwarze brennen eben mal länger, hat ein leitender Polizeibeamter in Halle auch gesagt. Also es sind da schon harte Sprüche geklopft worden, auch in dieser Dessauer Wache, die auch über das hinausgehen, was man so in der Flapsigkeit eines polizeilichen Alltags im Innendienst vielleicht unter den Kollegen mal sagt. Und das ist einer der Aspekte, wo ist hier eigentlich sichergestellt gewesen, dass dieser strukturelle Rassismus nicht um sich greift, wo war er eigentlich verankert. Aber das ist ein Aspekt, der hat auch im Prozess sicher nur am Rande eine Rolle gespielt, steht natürlich auch nicht im Kern der Sachverhalte, die aufzuklären sind zu dem Tattag. Uri Jalou war ja auf einer, zumindest laut Polizeibeamten, feuerfesten Matratze fixiert worden. Da fragt man sich ja schon, wie kann die dann so leicht Feuer fangen? Was waren dort die Ergebnisse der Ermittlungen? Also da gab es also Versuche der Rekonstruktion, wurde festgestellt, unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eben eine feuerfeste Matratze nicht vollkommen feuerfest. Wenn man also Nähte öffnet oder wenn sie kaputt ist, ist es denkbar, dass es halt eben zu einem Brandausbruch kommt. Aber wie gesagt, auch damit verbinden sich viele offene weitere Fragen, denen das Gericht nicht ausreichend in Dessau damals nicht ausreichend nachgegangen ist und wo der Bundesgerichtshof ja heute dankenswerter im Revisionsverfahren gesagt hat, da ist vieles eben nicht ausreichend aufgeklärt worden. Das muss nochmal aufgerollt werden. Gerade die Fragen im Zusammenhang auch mit dem Zeitablauf von der Entzündung des Feuers, bis ein Polizist die Zellentür aufgemacht hat. Da hat der BGH gesagt, da ist so vieles unklar geblieben. Da sind verschiedene unterschiedliche denkbare Zeitabläufe und Tatabläufe nicht richtig aufgeklärt worden. Das heißt ja auch, dass der zuständige Polizeibeamte die Warnungen oder die Signale des Feuermelders ignoriert hat und mehr oder weniger nicht darauf geachtet hat, dass dort unten in den Zellen eventuell es brennen könnte. Ja, diese Frage, der Meller war früher angeblich ein paar Mal kaputt gewesen und dann ging man nicht davon aus, dass es jetzt was anderes sein könnte als ein Fehlalarm. Beziehungsweise unklare Geräusche, die da aus der Sprechanlage dringen. Also alles, das war auch Gegenstand von vielen widersprüchlichen Aussagen während des Verfahrens. Also zumindest hatte man den Eindruck, da hat jemand in dieser Wache ein sehr dickes Fell gehabt und eine möglichst lückenlose Überwachung, die eigentlich nötig ist, wenn jemand in einem schwierigen Gesundheitszustand oder im erregten Zustand in der Gewahrsamszelle ist, die ist wohl nicht gewährleistet gewesen. Schon da beginnt ja eigentlich meiner Ansicht nach die extreme Fahrlässigkeit. Also es kann es ja nicht glauben, dass man dass sozusagen eine polizeiliche Gewahrsamszelle in Deutschland offenbar ein gefährlicher Ort ist als einer, wo man den Betreffenden vor sich selbst oder die Öffentlichkeit vor ihm schützt. Weswegen wurde Uri Jalou vor 5 Jahren eigentlich festgenommen? Tja, er sollte sich auf der Straße identifizieren, nachdem ihn vorbeikommende Frauen, die der Meinung waren, er hätte sie belästigt. Das ist also später auch eigentlich wesentlich abgeschwächt worden. Ist nicht viel vorgefallen. Und dann beginnt aber schon der erste kleine Skandal. Uri Jalou war der Polizei persönlich bekannt. Man hat ihn trotzdem zur Identifizierung mitgenommen und ihn dann eingesperrt, wofür es also eigentlich schon mal gar keine Ausgangssituation gab. Es wäre nicht nötig gewesen. Der war Polizei bekannt. Spätestens im Revier hätte sich das rausgestellt. Nochmal kurz zu dem alten Prozess. Die zwei Polizeibeamten, Andreas S. und Hans-Ulrich M., standen eben infolge dieser Vorkommnisse wegen Körperverletzung mit Todesfolge bzw. fahrlässiger Tötung vor dem Landgericht Dessau-Roßlau. Wie lief dieser Prozess ab? Ja, es war erstmal ein sehr langer Prozess. 2 Jahre hat es gedauert, 59 Verhandlungstage. Das Gericht hat sich bemüht, aus den Polizeizeugen was rauszubekommen. Die haben außerordentlich unpräzise, unklar, widersprüchlich oder man hatte den Eindruck, abgesprochen ausgesagt. Man hat sich frühzeitig festgelegt auf eine Version, die ausging von der Selbsttötungsbehauptung der Dessauer Polizei. Also die Idee war, dass wir gehen der Version nach und entlang, Jallo habe sich selber angezündet und von diesem Punkt ausgehend wurden die Indizien zusammengefügt und betrachtet. Also nach anderen Tatversionen hat man nicht ernsthaft gesucht und die Indizien in diesem Gesichtspunkt bewertet. Der Richter hat auch die lange Verhandlungsdauer, der Vorsitzende Richter, darauf zurückgeführt, dass es außerordentlich schwierig ist, hier gerade bei dem Aussageverhalten der Dessauer Polizisten der Wahrheit näher zu kommen. Hat sich da mehrmals sehr erregt und man hatte die Hoffnung, dass er da wirklich darauf drängen würde, dass doch die Wahrheit ans Licht kommt. Er hat am Ende auch gesagt, es ist erschreckend, in welchem Maße schlicht und ergreifend falsch ausgesagt wurde. Und in der mündlichen Urteilsverkündung sagte der Richter Steinhoff auch noch, hier hatten wir keine Chance überhaupt auf ein rechtsstaatliches Verfahren und auf die Aufklärung des Sachverhalts. Von dieser Problematik findet sich in der schriftlichen Urteilsbegründung des Dessauer Landgerichts kein Satz. Das hat heute auch die Bundesgerichtshof kurz angeschnitten, das auch festgestellt. Also es gab ja Tumult damals bei dem Freispruch, der in Dessau für die zwei Polizeibeamten im Saal und außerhalb. Und viele, die den Prozess verfolgt hatten, fanden das absolut empörend. Ich hatte den Eindruck, ich war selbst da an diesem Tag, der Richter redete dem Publikum nach dem Mund und hat sich hinterher im Grunde an dieser groß angelegten, ich sag mal, Nicht-Wissen-Wollens- und Vertuschungsaktion in irgendeiner Weise beteiligt. Also diese meine Empörung war am größten, als ich die schriftliche Urteilsbegründung zum ersten Mal gesehen hatte. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Welche Rolle wird diese gegensätzliche Aussage in dem neuen, heute gestarteten Verfahren spielen? Das wird man abwarten müssen. Also der BGH hat ja sozusagen jetzt erstmal bei der Feststellung der Rechtsfehler de facto ein paar Aufklärungsaufgaben verteilt. Aber es ist natürlich schwierig, man jetzt nach 5 Jahren Sachen zu rekonstruieren, Zeugen möglicherweise nochmal zu befragen. Das ist sicher nicht leicht, leichter als im ersten Jahr oder im zweiten Jahr nach der Tat. Tatsächlich gibt es natürlich ein gewisses Vergessen bei den Zeugen. Das muss man auch der Polizei zugutehalten, obwohl nach meinen Erfahrungen mit der Dessauer Polizei würde ich sagen, man wird da sicher auch das strategische Vergessen jetzt üben. Also ich bin skeptisch, dass das, was wir uns alle wünschen, nämlich dass am Ende dieser Tragödie eine glückliche Aufklärung steht und dass die Familie des Toten auch den Eindruck hat, da sei Gerechtigkeit geschehen, dass das herzustellen ist. Also ich in vielen Verfahren, wo es sehr lange dauert und viele Tatsachen am Anfang unzureichend aufgeklärt worden sind, ist es einfach nicht mehr möglich, das später zu tun. Aber erstmal freuen wir uns doch, dass ein bisschen Rechtsstaatlichkeit hier durch den Bundesgerichtshof heute geschaffen worden ist und diese Haltung des Dessauer Gerichts, also diese Haltung des Dessauer Gerichts eine ziemliche Abfuhr erteilt worden ist. Man kann eben nicht sagen, hier ist kein rechtsstaatliches Verfahren möglich gewesen, wie der Vorsitzende Richter in Dessau, und dann quasi diese Unmöglichkeit hinnehmen. Der BGH sagt, da muss weiter aufgeklärt werden. Das überwiegt heute für den heutigen Tag zumindest erstmal die Hoffnung und die Erleichterung. So, das war das Interview von Radio Lora aus München mit Bernd Mesovic von Pro Asyl über die Revision des Orishalo-Prozesses. Ja, und jetzt kommt ein ganz besonderes Schmankerl, auf das ich mich seit ungefähr 6 oder 7 Wochen freue. Also als wir eine der Sendungen zu besetzten Häusern, Erfurt und diesen ganzen Tralala hatten, habe ich meinen Plattenschrank zu Hause durchsucht und habe dieses Lied nicht gefunden. Und ich war echt traurig, weil ich gedacht habe, ich habe die Platte verloren. Aber da ist es wieder. Dunkle Tage. Nehmt euer. Das ist noch mit Ankündigung. Schön. Die Wolfsburger und ihren Freunden. Ladung nach einem besonderen Zentrum. Denn wir brauchen keine Sozialarbeiter und keine Pädagogen, die das Spiel einweisen und diese Spielregeln beibringen, sondern uns fehlt einfach nur Mut und Entschlossenheit, das zu nehmen, was uns gehört und was wir brauchen. Bitte, nehmt euer. Wir brauchen nur den Mut und die Entschlossenheit, uns das zu nehmen, was uns gehört und was wir brauchen. Ja, genau. Das fehlt uns in Erfurt, glaube ich nicht. Ich glaube, das passiert immer wieder. Und ich glaube, die werden sich noch ganz schön umschauen, was sie hier anrichten, wenn sie nicht mal ein Haus rausschütten, glaube ich. Ja, das ist nicht nur in Wolfsburg so, ne? Dass da so die Leute sowas haben wollen. Ich weiß gar nicht, ob in Wolfsburg da was draus geworden ist. Aber ja, Erfurt schaut ganz anders aus. Ja. Man muss dazu sagen, dass sie langsam Angst scheinbar bekommen und mit ganz komischen Mitteln mittlerweile versuchen, irgendwie die Leute einzuschüchtern. Also es ist eigentlich schon wieder sehr witzig. Einerseits sehr doof, finde ich, andererseits sehr witzig. Und zwar haben sie bei der Kegelheimräumung Leuten Ordnungswidrigkeiten ausgestellt, weil sie in den Wald gepisst haben. Es wurden auch Polizisten dabei entdeckt, wie sie an das Haus gepinkelt haben. Und ich glaube, da ist keine Ordnungswidrigkeit dabei rausgekommen. Da sieht man mal, dass sie einfach irgendwie verzweifelt versuchen, die Leute irgendwie einzuschüchtern. Aber man kann sich auch schon vorstellen, dass das irgendwie so wirkt. Ich meine, so eine Ordnungswidrigkeit und keine Ahnung, wie viel das jetzt kostet, aber so 20, 30 Euro wird das sein. Der hinterlässt schon noch ein Portemonnaie, ne? Also sozusagen ist ja schon so. Also ich habe die unterschiedlichsten Meinungen jetzt drüber gehört. Ich habe immer wieder mal jemanden getroffen, den es betroffen hat. Und das fängt halt an von den Leuten, die da einfach gesagt haben, sie zahlen das einfach. Ihnen ist das scheißegal, bis zu dem hin, dass sie Widerspruch eingelegt haben, um die einfach mehr zu nerven, was ich jetzt wiederum sinnvoller finde. Und ich finde, da kann man sich auch mal zusammensetzen, wenn man noch Leute kennt. Oder man kann ja mal Kontakt zum Hausplenum aufnehmen oder kann auch zur Roten Hilfe Kontakt aufnehmen, um einfach Repressionen gebührend irgendwie entgegenzuwirken. Ja, da kann man ja vielleicht ganz einfach schnell nochmal, wir haben es vorhin schon mal gemacht, die Website sagen, zumindest der Roten Hilfe Erfurt, rotehilfeerfurt.blogsport.de. Hat das Haus eigentlich noch eine Website? Ja, das Haus hat eine Webseite, und zwar die Kampagne. Also das Haus fehlt ja gerade, und das ist die Webseite händehoch.blogsport.de. Was auch noch gekommen ist, mittlerweile haben Leute einen Strafbefehl bekommen wegen gemeinschaftlicher Beleidigung des Oberhauptes der Stadt Erfurt, Herrn Andreas Bausewein. Und zwar haben sie Plakate zum Wahlkampf geklebt, oder sollen geklebt haben, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Und zwar auf jeden Fall sind Plakate aufgetaucht, da war Bausewein mit Maschinengewehr abgebildet und hat klare Verhältnisse für Erfurt gefordert. Irgendwie war die Verbindung auch, ich meine, das besetzte Haus ist mit scharfen Waffen überfallen worden, also ich finde, kann man den Vergleich schon mal ziehen. Aber nur, weil er nicht dabei war, oder? So. Also ich meine, er war ja selbst sozusagen eher so eine Person im Hintergrund. Ja, eine Person im Hintergrund, also er hätte zwar verhindern können, also es liegt ja nicht nur an ihm, muss aber man ganz klar sagen, aber es ist, ist eine Person des öffentlichen Interesses, und er hat sich halt beleidigt gefühlt. Also es ist sehr interessant, wie schnell man den Oberbürgermeister zum Schmollen bringt. Aber ich. Das war auch schon so ein Statement von ihm, oder? So, also er hat ja schon so auch mit damit auch geworben, sozusagen halt in Erfurt. Klare Verhältnisse zu schaffen. Ja, er ist darauf angesprochen worden. Ich kann mich irgendwie daran erinnern. Ja, er ist auf jeden Fall darauf angesprochen worden, und er hat selber nichts von seiner Kampagne gewusst. Er ist dann darüber aufgeklärt worden. Ja, aber er hat klare Verhältnisse für Erfurt gefordert. Ist ja jetzt auch so, dass er klare Verhältnisse fordert, denke ich. Und mal gucken, wie sich das auch noch sonst auf die Stadt auswirkt. Er versucht ja gerade schon ziemlich viel zu säubern. In mehreren Griffen. Ja, genau. Einfach. Also das ist ja nicht auch nicht nur er, aber... Ja. Genau. Nein, es geht jetzt nicht nur um die Person, sondern generell um die politische Lage in Erfurt. Das ist ja ein systematisches Problem. Ja, genau. Ja, dann, was man auch noch berichten kann, ist, dass die Stadt Verhandlungen angeboten hat. Und zwar ist ja das Haus am 1.1. besetzt worden im Nordpark, und die Stadt hat Verhandlungen angeboten. Sie ist aufgetaucht mit einer Hundertschaft behelmter und mit Schildern bewaffneter Polizisten. Ich glaube, das haben auch alle verstanden, was das dann bedeutet irgendwie. Die wollten bestimmt nicht das Haus nur schützen vor bösen Leuten, sondern die haben Leute dann schon rausgezogen, oder die haben Leute dann schon dort weggebracht oder so das Haus richtig geräumt? Irgendwie war das dann so, dass die niemanden gefunden haben. Oh. Aber ich habe von Leuten gehört, die im Park das standen, das Ganze beobachtet haben, dass es sehr witzig gewesen sein muss. Also sie müssen, glaube ich, eine Stunde ums Haus rumgelaufen sein, haben die offene Tür nicht gefunden, ist mir berichtet worden, und haben sich nicht richtig reingetraut. Ja, okay, keine Ahnung. Also es hat auf jeden Fall länger gedauert. Sie sind dann auch rein und haben da niemanden mehr angetroffen. Die Leute hatten, glaube ich, keine Lust, sich diesmal verprügeln zu lassen. Das ist ja auch ganz schön so, weil da sozusagen, wo sie es eben schon von Repressionen hatten, also wenn sozusagen die Leute diesmal nicht erwischt wurden, heißt das ja auch, dass es keine Repressionsfälle diesmal gibt, was mich persönlich irgendwie schon freut. Mich auch. Danach zur Demo kann man auch noch was sagen. Da ist es ja so gewesen, dass die Polizei daraufhin am Tag drauf irgendwie nicht ganz so gut drauf war. Sie hat halt jeden kleinen Anlass dazu genommen, irgendwie reinzuprügeln und Pfefferspray einzusetzen. Also ich weiß von 7 verletzten Personen, die irgendwie die Augen ausgewaschen werden mussten, die halt schwere Probleme da erstmal hatten. Und mir ist da dazu ein Zitat von Heiner Geißler eingefallen. Der hat es zum G8-Gipfel gesagt, wo Polizisten auch eine Demo dermaßen provoziert haben, dass Leute dann auch angefangen haben, Steine zu schmeißen. Und der hat das Zitat gebracht: Wenn mich einer anfasst, dann schlage ich zurück. Und wenn es ein Polizist ist, dann schlage ich zurück. Wenn ich demonstriere, dann übe ich ein Grundrecht aus. Dann lasse ich mich nicht anfassen von niemandem. Der ist von der CDU, der hat echt einen Glücksgriff da damit mal getan. Also ja, wenn der das nicht tut, wieso sollten das andere Menschen machen? Ja. Dann ist noch was rausgekommen zum Häuserkampf, und zwar ist eine Pressemitteilung gestern rausgekommen, und da würde ich mal den Einstieg nochmal vorlesen kurz. Leider hat die Kampagne für ein selbstverwaltetes Zentrum in Erfurt Hände hoch Haus her nur über die Zeitung erfahren, dass der Oberbürgermeister Andreas Bausewein nach der Besetzung am Nordpark 1 zum Neujahr erneut zu Gesprächen bereit ist. Die Kampagne ist ebenfalls gesprächsbereit und hofft auf einen konkreten Terminvorschläge seitens der Stadt, sagt Luise Käfer, eine Sprecherin der Kampagne. Stimmt nicht ganz so. Die Stadt hat nämlich Kontakte aufgenommen, also zumindest mit der Polizei. Aber ich kann mich auch so an einen TLZ-Artikel, glaube ich, erinnern, in dem das irgendwie so auftauchte, dass Bausewein gesagt hat, wenn die Leute freiwillig rausgehen würden, dann würde er wieder an den Verhandlungstisch zurückkommen. Irgendwie so war die Geschichte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also was ich mitbekommen habe, sollte da abends eine Party stattfinden. Die hat nur nicht stattgefunden, weil da so viele Polizisten drin waren. Jetzt ist die Frage, sind die freiwillig raus oder waren die immer noch drin? Die Polizisten? Eigentlich die Leute. Also, ja, die waren draußen, sonst hätten die Polizei bestimmt gefunden. Wenn man jetzt mal die Rote Flora anschaut in Hamburg, da gibt es ganz oft, dass niemand drinnen ist und trotzdem ist besetzt. Also ist jetzt die Frage. Viel Spaß beim Rätseln. Des Weiteren möchte ich, ich habe mich noch mit jemandem unterhalten, der seit der Hausräumung, seit den letzten Hausräumungen kein Zuhause mehr hat und möchte auch mal auf die Problematik hinweisen, dass wirklich Leute gerade einfach obdachlos sind deswegen und gerade bei dieser Kälte kann ich nur davon sprechen, dass es einfach strukturelle Gewalt ist, was da ausgeübt wird auf ganz viele Menschen auch. Also ich sage jetzt mal ganz viele, ich habe mich in Häusern noch nie wirklich umgeschaut, aber ich habe gehört, dass mehrere Leute in leerstehenden Häusern in Erfurt wohnen, weil sie einfach keine Wohnung haben. Ja, aber irgendwo musst du ja wohnen. Also gerade bei dieser Kälte, also man braucht ja schon irgendwie ganz einfach irgendwas, was einen vor dem Wind, vor der Kälte so zumindest ein bisschen schützt. Also ja, mittlerweile kann man sich ja nicht mal in der Sparkasse für eine halbe Stunde aufwärmen. Das ist ja alles zu dann irgendwann ab 0 Uhr oder so. Ah, da kommt dann gar nicht mehr. Nee. Ah, okay. Ich weiß bloß, dass die Dresdner Bank letztes Jahr im Winter auch so einen Aushang hatte, weil irgendwie dieser Raum halt so oft von Obdachlosen zum Aufwärmen benutzt wurde, bitte geben Sie darauf Acht und tralala. Und also ja, auf jeden Fall keine freundliche Atmosphäre für Leute, die ohne Obdach gerade sind. Vielleicht sollten wir einfach mal ein paar Sachen rausschmeißen, dass mehr Leute reinpassen. Gut, das kennt vielleicht noch der eine die andere von früheren Punkrock-Zeiten oder aktuellen vielleicht auch. Ach ja. Von zu Hause weggerannt. Alle Ampeln sind auf Rot in dieser Stadt, in diesem Land. Doch wo soll ich hingehen? Eine Wohnung habe ich nicht. Am besten in die nächste Kneipe und dort sauf ich mich. Zu Hause gibt's nur Ärger. Stopp und Streit und Zank. Meine alten Malochen in der Fabrik. Kein dickes Konto auf der Bank. Im Betrieb haben sie mich gekündigt. Ich hatte vor dem Mund kein Blatt. Und jetzt stehe ich hier. Es ist Abend in der Stadt. Verdammt, in dieser Straße stehen so viele Häuser leer und die Besitzer verdienen am Verfall noch viel, viel mehr. Die Kälte lässt mich frieren, die Jacke hält den Wind nicht ab. Heute muss was passieren, es ist Abend in der Stadt. Also los zu meinen Freunden! Wie immer ins feuchte Eck. Die Häuser müssen bewohnt sein. Das ist doch jetzt weg. Und wir wollen nicht länger bitten. Haben die Behörden. Ja, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, kommen wir heute leider nicht mehr zu den Terminen. Irgendwie ist die Sendung viel zu kurz gewesen. Falls ihr wichtige Termine wissen wollt, dann sucht doch mal nach dem Infoladen des besetzten Hauses. Da werden auch immer Termine angekündigt. Es läuft sehr viel die nächsten Wochen und hört euch doch einfach mal um, was läuft. Was ganz wichtig ist, ist vielleicht noch nächsten Dienstag ist in der KÜFA ein Spezial zu Dresden von der Antifa. Kommt vorbei und genießt das Essen und die weiteren Informationen. Die Internetseite des Infoladens ist sabotnik.blogspot.de. Viel Spaß noch. Lies eine Erklärung vor. Die Politiker haben das geschmiert. Die Politiker vertreten die Spekulanten und lügen dabei glatt. Wenn das Recht ist und Gesetz, ja, dann scheiß ich drauf. Es ist Abend in der Stadt. Also los, Barrikaden gebaut. Verteidigen wir unser Recht. Unser Recht, keine Stiefel im Gesicht zu haben. Die Mollis brennen nicht schlecht. ZIP FM mit den Nachrichten.